deli and restaurant Jägerstüble, now in Largo, Florida. Delicious German foods to buy and stay for lunch and dinner. Neu Restaurant und Deli, Heimat auf dem Teller und im Einkaufskorb. Besuchen Sie das neue Restaurant Jägerstüble gleich neben dem Laden. Es wird bestens deutsch gekocht. Vor dem Essen haben Sie Zeit, Ihre deutschen Waren aufzustocken. Dort bekommen Sie frisch gemachte deutsche Wurstwaren, Fleischsalat, Kartoffelsalat und vieles mehr aus eigener Herstellung. Gefrorene hausgemachte Gerichte wie Kartoffel- und Gulaschsuppe, Rouladen, Sauerbraten und vieles mehr. Verschiedene Sorten frisches, knuspriges Brot, Brötchen und allerlei Kuchen. Bienenstich, Pflaumenkuchen, Mohn, Apfelkuchen und zur Krönung Schwarzwälder Kirsch. Füllen Sie den Einkaufskorb mit deutschen Getränken, Zeitschriften sowie ausgewählten Esswaren aus ganz Europa. Jeden Freitag und Samstag warmer Leberkäse, Brezeln, Laugenbrötchen und Stangen. The German Deli and Restaurant Jägerstüble, Hunter's Cabin, in Largo, 1995 East Bay Drive, between Highland Avenue and Keene Road. Deli opening hours are Tuesday through Friday, 10 to 5, and Saturdays, 10 to 4 p.m. Restaurant hours, Wednesday through Friday, 11:30 to 9 p.m., Saturdays, 11 to 9. Öffnungszeiten des Ladens ist Dienstag bis Freitags 10 bis 5 und Samstags 10 bis 4 Uhr. Das Jägerstüble ist mittwochs bis freitags 11.30 Uhr bis 21 Uhr und samstags schon ab 11 bis 21 Uhr geöffnet. Schauen Sie nach neuesten Nachrichten und auch dem Angebot in Fotoform auf Ihrem Facebook-Page germandeli.net. German Deli and Butchery are now in Largo with the restaurant Jägerstüble attached. Call 727-586-1985. Zero. Seit 1999 informiert und unterhält Florida Sun seine Leser mit Reiseberichten aus ganz Florida und mit Artikeln renommierter Experten über Immobilieneinkauf, Einwanderung, Arbeiten in den USA, Steuern und Investitionen. Florida-Tipps von A bis Z, Reiseführer mit Straßenkarten gibt's auch in Florida Sun. Erhältlich in Deutschland, Österreich und Luxemburg, im Zeitschriftenhandel und an mehr als 800 Stellen in Florida. Abos und Infos im Internet unter www.floridasunmagazine.com oder unter 305 866 0556. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon, wie immer, Susanne Nielsen. Und heute geht es um Ernst Habichs. Ernst war ein Professor in North Carolina, den ich in den 80er Jahren kennenlernte und der dort Umweltdesign-Professor war. Er kam aus Westdeutschland, dem damaligen Westdeutschland in den 80er Jahren, und zwar nach Greenville, North Carolina, um etwas zu bewegen, um etwas zu verändern. Damals habe ich ein Interview mit ihm gemacht, was wir Ihnen heute bringen wollen, aber ich möchte Ihnen etwas mehr zu Ernst Habichs erzählen und auch zu den Kölner Werkschulen, aus denen er hervorging. Wohin auch immer Ernst Habichs geht, schrieb ich damals, er mischt die Dinge auf. Von der Zubereitung eines guten Essens mit genau dem richtigen Wein bis hin zur Schaffung von Möbeln, Innenräumen oder der Umgestaltung ganzer Stadtlandschaften. Er ist stets mit ganzem Herzen an alledem beteiligt, was er für einen guten Zweck hält. Professor Habichs, Innenarchitekt aus Westdeutschland, kam 1987, als ich mein Interview mit ihm machte, erst vor wenigen Monaten nach Greenville, North Carolina, um an der School of Art der East Carolina University Umweltdesign zu unterrichten. Er kam, um eine wahrnehmbare Veränderung vorzunehmen. In Deutschland hatte sich Habichs stets für die Integration von Kunst in den Alltag engagiert. Nach dem Studium der Innenarchitektur von der Kunsthochschule Köln, beziehungsweise damals hieß das Werkschulen, Kölner Werkschulen, übernahm er natürlich die Innendekoration und Möbel seiner Eltern und machte daraus eine Innendekoration und Möbel- und Kunstgalerie. Das war in seiner Heimatstadt Leverkusen. Er verband diese Ausstellungen eben mit modernem Design. Seine moderne Herangehensweise, so der Innenarchitekt, machte ihn in ganz Norddeutschland bekannt und involvierte ihn in viele Designprojekte in der damaligen Landeshauptstadt Deutschlands, nämlich Bonn. Das war Innenausstattung von Regierungsgebäuden oder verwandten Gebäuden. Ähnlichen Gebäuden. Aus den Kölner Werkschulen gingen berühmte Namen von Absolventen aller Fächer hervor. Man hob diese Schulen in den Rang einer Fachuniversität, sodass alle mit einem Hochschuldiplom ihren weiteren Berufsweg gehen konnten. Und so wurde Habichs zum Professor und Designer in den USA, wo ich ihn dann auch kennenlernte. Ich möchte Ihnen kurz etwas über die Kölner Werkschulen erzählen, denn die gab es von 1926 bis 1971 als bestehende Hochschule für bildende Kunst, Architektur und Formgebung bzw. Design. Wikipedia sagt uns, die Werkschulen entwickelten sich aus dem 1879 gegründeten Abteilung für Kunstgewerbe der Gewerblichen Fachschule der Stadt Köln, deren Vorgängerin 1833 als Königlich-Preußische Provinzialgewerbeschule Köln gegründet wurde. Die Kunstgewerbeabteilung geht zurück auf die Gründung einer Sonntagsschule durch den Maler Egidius Mengelberg im Jahr 1822 im Jesuitengebäude. 1910 wurde Emil Thormählen an die Kölner Kunstgewerbeschule berufen, die er im Sinne der deutschen Werkbundbewegung ausbauen sollte. Seine Pläne zum Bau eines neuen Schulgebäudes mussten wegen des Kriegsausbruches 1914 jedoch zurückgestellt werden und konnten auch nach Kriegsende nicht sofort in Angriff genommen werden. Thormählen ging deshalb bereits im November 1919 in den Ruhestand. Im April 1924 konnte die Schule unter dem Direktorat von Martin Elsässer, das von diesem entworfene Rote Haus, einem expressionistischen roten Backsteinbau, aus dem Grundstück Überring 40 beziehen. Die Schule wurde umstrukturiert und erhielt 1926 vom damaligen Oberbürgermeister Konrad Adenauer, dem späteren Bundeskanzler, nach dem Leitbild des Bauhauses die Bezeichnung Kölner Werkschulen. Zitat: In Bonn ist die Wissenschaft, sprich Universität, und in Düsseldorf de Kunst, Akademie, und in Kölle will ich beides. Das sind natürlich Worte des Konrad Adenauer. Während in Düsseldorf die freie Kunst an der Kunstakademie und die angewandte Kunst an der Kunstgewerbeschule gelehrt wurden, sollte man an den Kölner Werkschulen das ganze Spektrum studieren können. Adenauer setzte seinen Willen durch, 1919 mit seiner Universität zu Köln und 1926 mit seiner Kölner Kunsthochschule. Beide Gebäude fast in Sichtweite voneinander oder beieinander. 1926 bis 1933. Die Werkschulen waren ein rein stadtkölnisches Kunstinstitut, eine Stätte der praktischen Werkbetätigung, Handwerk, Kunstwerk. die sich in ihrem Programm dem Werkbundgedanken verpflichtet sahen, der seit der Kölner Werkbundausstellung 1914 hier etabliert war, und die enge Verbindung von Entwurf und Ausführung freier und angewandter Kunst von Atelier und Werkstatt in den Vordergrund stellten. Zitat: Der Kopf erfindet's und die Hände machen's. Die Verbindung der Werkschulen mit der Industrie wurde sehr gefördert. Die Industrie vergab Aufträge an die Werkstätten der Kölner Werkschulen. So stammen beispielsweise das Gehäuse des Volksempfängers, Schrifttypen für Schreibmaschinen, Ehrbar und Candida, der Entwurf und die Ausführung der deutschen Meisterschale und des deutschen Fußballpokals von Kölner Studierenden unter Anleitung der Professoren. Architektur, Innenarchitektur, Malerei, Bildhauerei und Plastik, Bauplastik nämlich, Bühnenbild, Kostümbildnerei und Paramedik waren an den Kölner Werkschulen vertreten. Später wurden zusätzliche Klassen für freie und angewandte Grafik sowie Fotografik und die künstlerische und technische Formgebung, da gab es auch Kurse unter der Leitung von Richard Riemerschmidt, eingerichtet und das Kölner Institut für religiöse Kunst angegliedert. Riemerschmidt orientierte sich mit Genehmigung des preußischen Kultusministeriums an den 1924 gegründeten Berliner Vereinigten Staatsschulen für freie und angewandte Kunst. VS, heute Universität der Künste Berlin, die von seinem Kollegen und Werkbund-Mitbegründer Bruno Paul geleitet wurden. 1931 lief Riemerschmidts Vertrag ohne Verlängerung aus. Mit dem Erstarken des Nationalsozialismus in Köln ging Adenauers Einfluss zurück. Es gelang ihm aber, den Kölner Museumsdirektor Karl Witt, von 1925 bis 1928 Professor der Kunstgeschichte an der Kölner Werkschulen, zum Nachfolger zu berufen. 1933 wurde Witt genau wie Adenauer aus dem Amt entlassen. 1933 bis 1945. Während der Herrschaft der Nationalsozialisten, was Kunst ist, bestimmt der Führer Adolf Hitler, wurden die Werkschulen unter Karl Berthold zur Kölner Meisterschule degradiert, verloren Namen und Bedeutung und der Deutsche Werkbund wurde aufgelöst und verboten. Der neue Direktor Berthold hatte auch zuvor die Frankfurter Kunstschule, Städelschule, im Sinne der neuen Machthaber zur Stätte einer traditionellen, handwerklich gefertigten, antisemitischen und antikapitalistischen deutschen Heimatkunst gleichgeschaltet. Die Gebäude der Kölner Werkschulen wurden während des Zweiten Weltkriegs am 2. März 1945 zu über 70% beschädigt. Als Architekt leitete Stefan Leuer den Wiederaufbau der Kölner Werkschulen an, dem sich viele Studierende aktiv beteiligten. Die Kölner Werkschulen nahmen den Studienbetrieb mit einer Feierstunde am 4. November 1946 wieder auf. Der Spiegel meldete in seiner ersten Ausgabe vom 4. Januar 1947 auf Seite 13: Professor Wallner, der langjährige Leiter der 1879 gegründeten Kölner Werkschule, eröffnete Ende Dezember wieder sein Institut. Nach 1946 unter dem Direktorat von August Hoff kehrte Dominikus Böhm zurück und übernahm wieder, wie vor 1933 bis 1953, die Abteilung Kirchenbau. Danach wurde sie von Stefan Leuer als Abteilung Profan- und Kirchenbau geleitet. Friedrich Vordenberge und Otto Gester lehrten Malerei, Ludwig Gies Plastik, Wolfgang Wallner Bildhauerei, Josef Jeckel Metalltreiben, Alfred Will freie Grafik, wie vor 1933, Georg Lünenburg Architektur, Innenarchitektur, Wilhelm Teuwen, Glasmalerei, Elisabeth Tresco, Goldschmiedekunst, Heinrich Husmann, Grafik. Der Bundesadler im Bonner Bundestag wurde in Köln von Ludwig Gies entworfen und die erste Wahlurne von Josef Jeckel im Kupfer getrieben. Bundeskanzler Adenauer und Bundespräsident Theodor Heuss, von 1918 bis 1933 Geschäftsführer und Vorstandsmitglied des Deutschen Werkbunds, interessierten sich für die Entwicklung der Kölner Werkschulen. So wurden ständig Besucherführungen, in- und ausländische Honoratioren durchgeführt. Porträts von Politikern vor Ort in Bonn gezeichnet, wurden Grundlage für Wahlplakate und Werbeschriften der Regierung. In den 50er Jahren, unter Vordenberges Leitung, entwickelte sich der Schwerpunkt Freie Kunst und die Werkschulen wurden so zur Kölnischen Kunstakademie. Auch wurden die berühmten und berüchtigten Künstlerfeste Paradiesvogel und Lumpenball aus den 1920er Jahren neu aufgelegt. In den 1960er Jahren war Köln mit 5 Abteilungen, 21 Lehrbereichen und knapp 500 Studenten das größte Kunstinstitut in Nordrhein-Westfalen und gehörte neben Hamburg, Berlin, München zu den größten der Bundesrepublik. Von 1961 an arbeiteten Kölner Studierende in einem Außenstudio der Werkschulen im Vinci in der Toskana als Stipendiaten für einen Monat in und nach der Natur. Inschriftentafel am Albergo Leonardo in Vinci, Toskana. Köln praktizierte das Modell einer kommunalen Kunsthochschule. Das Hochschulwesen fällt aber als Teilbereich der Kultur unter die Kulturhoheit der Bundesländer. In der nordrhein-westfälischen Landtag sträubte sich dagegen, im Landesteil Nordrhein eine zweite Kunsthochschule bzw. Kunstakademie neben Düsseldorf zu haben. Eher schon hielten die Abgeordneten eine solche in Münster im Landesteil Westfalen für realisierbar. 1968 erfolgte die Umbenennung in Akademie der Bildenden Künste Köln, Kölner Werkschulen. 1970 bat die Stadt Köln durch einstimmigen Ratsbeschluss des Land Nordrhein-Westfalen zur Erhaltung des Ranges und des Rufes, die Kölner Werkschulen in eine staatliche Hochschule für bildende Künstler umzuwandeln. Der zusätzliche Wissenschaftsminister Johannes Rau überführte jedoch die Kunstschule seiner Heimatstadt als Fakultät in die Bergische Universität Wuppertal. Die Kölner Werkschulen hingegen gliederte er als Fachbereich Kunst und Design in die 1971 neu gegründete Fachhochschule Köln, seit September 2015 umbenannt in TH Köln ein. In den 80er Jahren gab es eine kulturpolitische Landtagsinitiative, nach der die Kölner Werkschulen zusammen mit der 1971 gegründeten Kunstakademie Münster als Unterabteilung der Kunstakademie Düsseldorf geführt werden sollten, die jedoch erfolglos blieb, da die Akademien überwiegend Kunsterzieher ausbilden. Die Kölner Werkschulen wurden zerlegt, die Architekturabteilung wurde räumlich ausgelagert nach Deutz und dann mit der Bauingenieurausbildung zusammengefasst. Als Folge des 1987 beschlossenen Hochschulgrundgesetzes wurden die freie Kunst als Studienfach endgültig aufgegeben und das bisherige Lehrangebot des Grafikdesigns im sogenannten Kölner Modell zunächst in eine Fakultät, den Fachbereich Design, später in ein international renommiertes Design, reines Designinstitut Köln International School of Design, umgewandelt. Neben dem Studiengang Integrated Design, der sich durch eine Integration unterschiedlicher Designdisziplinen auszeichnet, wird seit 1999 auch der europäische Bachelor- und Masterstudiengang European Studies in Design angeboten. Nach der Neuordnung im Hochschulbereich ging es aus den ehemaligen Kölner Werkschulen und dem Fachbereich Kunst und Design an der Fachhochschule eine Hochschule sowie ein Institut in Köln hervor. Kunsthochschule für Medien Köln, KHM, Köln International School of Design, KISD, als Teil der TH Köln. Kunsthochschule für Medien, Struktur von 1971. Im letzten Jahr der Eigenständigkeit lehrten 1965 Dozenten und Professoren an den Kölner Werkschulen, die in 6 Abteilungen gegliedert waren. Grundlehre Zeichnen, Formen, Malen, Akt, Baukunst, Profan- und Kirchenbau, Architektur und Innenarchitektur, Bildende Künste, Bildhauerei und Bauplastik, Metallbildhauerei, Studio für Metallgestaltung, Kunstschmiede, Gold- und Silberschmiede, sakrale und profane Malerei, Wandmalerei, freie Grafik, Fotografie, Textilgestaltung, freie Malerei, Fläche und Raum, Bühnenbild, Kostümgestaltung, visuelle Kommunikation, Grafikdesign, Typografie, Fotografik, Illustration, Formgebung, Keramik, Gestaltung von Maschinen und Gerät, Gestaltung von Gebrauchsgütern, Vorlesung und Seminare in Kunsthistorik, Anatomie, Ästhetik, Soziologie, Psychologie, Dramaturgie und Kybernetik. Soweit zu den Kölner Werkschulen, aus denen unser Interviewpartner heute hervorging, nämlich Ernst Habichs, der als Professor in den späten 80er Jahren in Greenville, North Carolina, an der East Carolina University lehrte und auch Designs schuf, die man zum Beispiel in einer Möbelfabrik in Texas baute. Und er verwendete sich für die Umgestaltung der Innenstadt der kleinen Stadt Greenville, die um dieses College herum natürlich entstand, beziehungsweise das College entstand später. Und die Stadt, die ihre Innenstadt gerade neu gestaltet hatte, mit keinem großen Erfolg damals, war bereit, sich Ernst Habichs Ideen anzuschauen. Ich bringe Ihnen jetzt ein Interview mit Ernst Habich, das ich, wie gesagt, 1987 führte. Meine Schule war ja eine Werkkunstschule, die Kölner Werkschule. Ja. Und die Werkkunstschulen basierten ja alle auf der Bauhaus-Idee, nämlich das Bauhaus war ja eine antiakademische Schule. Das war ja eine Protestschule. Ja, ja. Und darum gab es ja auch keine Noten da. Aha. Und auf der Schule, auf der ich war, wir mussten zwar unser Ziel erreichen, und wir haben auch eine Abschlussarbeit, und das Ziel hat man erreichen, aber es gab keine Examen oder Noten. Da die Schule gut war, wurde sie anerkannt und dann habe ich dann nachträglich das Diplom bekommen. Das war die Kölner Werkschulen. Die Kölner Werkschulen waren ja übrigens in der Zeit von den 20er Jahren bis zu den 60er Jahren eine der besten Grundschulen in Deutschland. Ja. Aber völlig anders aufgebaut, etwa als eine Akademie in Düsseldorf. Die haben immer den akademischen Anspruch gehabt. Ja. Obwohl die damalige Zeit die Werkschulen sehr viel progressiver waren. Es gab ja Anfang der 30er Jahre gab es eine Kommission der Düsseldorfer Akademie nachgehört. Man sieht, was da so passiert, ja? Und zwar Riemerschmidt war ja da Direktor der Werkschule. Das war ja einer der Werkbundbegründer und persönlicher Freund von André van der Velde, ja? Ja, ist am einfachsten für mich, da brauche ich nicht zu schreiben. Erzählen Sie mir mal, was Sie hier in Greenville schon gemacht haben, was Sie vorhaben und wie es bis jetzt weitergegangen ist. Die Situation war ganz einfach. Die, als ich ein paar Tage da war, da hat unser Kunsthistoriker, das Michel Orland, mich zum Essen eingeladen, für den in die Fußgängerzone gegangen, zum libanesischen Restaurant, das war vorhin geschlossen, da August war. Und ansonsten alle übrigen Läden nehmen dann auch. Und ich habe gedacht, was ist das denn für eine Glaubstrage? Das kann doch nicht wahr sein. Ne? Aha. Und das ist das Herz der Stadt. Und dann unmittelbar neben der Universität, die auch noch, wo der Campus auch noch mitten in der Stadt liegt. Das geht doch nicht an, da muss doch mal was passieren. Waren in Texas ähnliche Sachen, um die Sie sich gekümmert haben, oder? In Texas nicht, aber früher in Deutschland. Mhm. Ich habe früher am Aufbau eines ganzen Einkaufszentrums gearbeitet, an ein Stadtmittezentrum, und habe von daher auch einige organisatorische Erfahrungen und weiß, wie sowas läuft. Und dann habe ich gesagt, hier muss doch was passieren. Und habe auch dann sogleich in einem Kurs, den ich leite, das ist der Kurs für Environmental Design and the Future, das ist zwar eine Lecture Class, die habe ich einmal in der Woche. Aber für diesen Kurs habe ich nun Downtown Greenville als praktisches Assignment ausgewählt, und wir haben uns ernsthaft Gedanken gemacht, was ist zu tun. Wir haben also Analysen gestartet. Wir haben zunächst gestartet in Interviews mit den verschiedensten Leuten. Interviews mit den Leuten, mit der Bevölkerung im Allgemeinen. Dann spezielle Interviews mit Geschäftsleuten aus der Kommerz. Wir haben Bankers interviewt. und sind dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass wir alle den Niedergang von Downtown bedauern, dass aber gleichzeitig die meisten Leute den Wunsch haben, dass etwas passieren könnte da. Mhm. Auch, ja? auch die Besitzer von den Geschäften. Ja? Besitzer von den Geschäften auch. Und dabei, wobei ich allerdings mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen bin, dass die Geschäftsleute selbst Mitschuld haben an der ganzen Sache. Die sind einfach stehen geblieben, zu müde, zu träge. Meinen Sie, es hat was mit dem Alter der Leute zu tun, dass sie nicht sehr lange diese Geschäfte halten werden? Oder? Nee, nicht unbedingt mit dem Alter, das aber vielleicht mit der, dass sie gewohnt sind, dass man die Geschäfte immer abends um 5:30 geschlossen hat, dass sie die Zeichen der Zeit nicht verstanden haben, während zum Beispiel draußen am Greenville Boulevard, was ja im Grunde genommen nur eine Rennbahn ist, wo aber die Shopping-Center sind, halt. Go ahead. Hi. I think when that first quick to in German that goes quicker. Yeah, if you don't mind, I really, you know, here he was. Was war am Greenville Boulevard? Der Greenville Boulevard, das ist zwar das typische, das moderne Amerika, das ist also eine Runway, nicht? Mit allen Fast-Food-Restaurants und den Shopping-Malls, aber da ist keine Communication möglich. Und aber doch die Geschäfte, die haben abends auch bis um 9 Uhr. Ja. Und gerade abends haben die meisten Leute Zeit zum Einkaufen. Und wenn das die Geschäftsleute in Downtown nicht kapieren, nicht, dann sägen die ja an ihrem eigenen Ast. Ja. Aber meinen Sie, sind das ältere Leute, die Geschäfte besitzen? Nicht unbedingt. Aber ich glaube, modernes Management hat mit Alter nichts zu tun. Okay, also Sie meinen, dass das Management besser sein könnte? In mancher Beziehung, es gibt noch wirkliche, viele altmodische Geschäfte, ja, die noch nicht begreifen, wirklich ihr Display entsprechend ja, zu machen, also Display, einzustellen, ja. Hier auch mehr auf Selbstbedienung. Um dadurch Personalkosten einzusparen, dadurch die Läden länger aufrechtzuerhalten. Und dann, was vor allen Dingen festgestellt haben, dass man hat zwar da eine Fußgängerzone, diese Pedestrian-Area geschaffen, aber gleichzeitig den Autoverkehr hat man rausgenommen. Yeah. Und dann vor allen Dingen hat man eine andere Sache gemacht. Man hat hier in Downtown haben viele Menschen gelebt, wo die jetzt die ganzen Banken sind. Die ganzen Häuser hat man abgerissen. Und so ist es ein reines Büroviertel geworden und das Leben ist daraus verschwunden. Ja? Was müsste man denn jetzt tun? Was kurbeln Sie denn jetzt an, wie ändert man das? Man kann es nur ändern durch. Was sind Ihre eigenen Versuche, das zu ändern? Das Allerwichtigste ist erstmal, dass mal Aktivitäten geweckt werden müssen. Aktivitäten in dem Sinne, man braucht eine Bürgerinitiative. Das heißt, ein Zusammenschluss von Bürgern und Geschäftsleuten, die sich zusammentun und die gemeinsam gewillt sind, hier die Situation zu ändern. Denn Downtown sterben zu lassen, ist Wahnsinn. Dafür ist der Grund und Boden viel zu teuer. Das kann man sich gar nicht leisten. Außerdem, die Stadt braucht ein Herz. Und wir haben schon bereits ein Motto geschaffen, das Give Downtown Back the Living Heart. Aha, ja? That's cute. The slogan for reviving Downtown Greenville. Und are you involved in that too? Nee, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Wir sind ein bisschen talk about it. Und das auch in Form von nicht nur Geschäfte zu renovieren, sondern auch, das ist zwar erforderlich, es gibt Wunder, und typisch für Downtown ist, dass es eine Architektur gibt, die sehr gemischt ist, viele Dinge aus der 20er und 30er Jahre, einige sogar älter. Und, und mit Backsteinarchitektur. Und dann hat man später versucht, diese Fassaden zu modernisieren und hat sie nur hässlicher gemacht. Das haben Sie in dem Film gezeigt, wie man das ändern könnte. Und nach dem Film wollen Sie es auch... In dem Sinne, wirklich die wirkliche Eigenart der Architektur wieder herausholen. Auch dann mehr wirkliche Gestaltung und vor allem in der Kommunikation der Einzelbauten untereinander. Nicht, dass jeder für sich, wenn jeder für sich arbeitet, dann wird da nie was raus. Dass es da eine gemeinsame Planung, Konzept gibt, dass es einen Ausschuss gibt dafür. Und ist das jetzt in the making? Das heißt, wird das jetzt geschaffen? Es gibt schon eine Reihe von Gesprächen. Es gibt ja hier eine Evergreen Commission mit einem eigenen Direktor, das ist ein Planungsausschuss, die daran arbeiten, an der Stadtplanung. Und ein städtischer Planungsausschuss, ja. Und interessant war schon bei dem ersten Treffen, dass ich schon irgendwie offene Türen einrannte, weil man doch in der gleichen Weise denkt, wie ich es auch tue. Nur ich weiß genau, wie man das am besten organisiert. Es ist für mein Gefühl einfach noch unorganisiert. Und dann vor allen Dingen, ganz wichtig sind auch mehr Straßenaktivitäten. Ja, ja. Ich denke zum Beispiel an Dinge wie Weihnachtsmarkt auf der Straße oder Sonntagsmarkt als Flohmarkt, wo Künstler Dinge ausstellen. Wie steht die Stadt denn zu solchen Sachen? Weiß ich noch nicht. Das wäre noch zu erforschen. Mhm. Aber im Grunde genommen, meines Erachtens nach, dürfte ich gar nicht dagegen wehren, weil das ja nur förderlich wäre für die Stadt. Naja, die denken auch immer an Reinigungskosten und an solche Geschichten, nicht? Ja, wenn aber dadurch Profit erzeugt, ich meine, jede Sache lebt nur vom Profit. Wenn Profit erzeugt wird in der Kommerz, dann ist auch Geld da, um sowas bezahlen zu können. Ja, ich finde es gut. Man muss halt nur Leute finden, die das organisieren würden. Weil dann entstehen allgemeine Umlagen, die dann getragen werden können. Wie sehr würden Sie sich denn damit beschäftigen? Wollen Sie ein Teil dieses Planungsausschusses werden? Oder wie weit wird Ihre Gruppe da mit beteiligt sein? Ich habe hier wunderbar zwei Messer mitgebracht. Okay. You can go ahead. Gut. So, es sind etliche Gespräche erforderlich, aber um trotzdem die Sache voranzutreiben, arbeite ich bereits mit meinen Studenten daran, dass wir zu Ende des Semesters bereits eine Präsentation machen werden mit Vorschlägen, wie man zum Beispiel auf Evans und auf Fifth Street Fassaden neu gestalten kann. Wir machen eine Untersuchung über eine gute Branchenmischung, denn ist das Evans, ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Ist Evans die Straße mit dem Mall, mit dem Fußgänger? Ja, das ist Evans, okay. Die Fußgänger-Mall. Wir sind auch sind wir der Meinung, dass man zum Beispiel mit der Schaffung der Fußgängerstraße viel zu viel in der Mitte verbaut hat, mit Backsteinbeeten und so weiter. Und das Problem ist, in der Amts, dass sich Kriminelle dort verstecken können und deshalb viele Leute fürchten, abends dahin zu gehen. Und man könnte das viel mehr öffnen. Man könnte doch Straßencafés einrichten und solche Sachen, dass die Leute abends flanieren können, Schaufensterbummel machen können. Das ist doch Germany. Man muss das mit Leben füllen. Und wenn Leben da ist, dann Menschen ziehen Menschen an wieder. Die ziehen Menschen nach. Und also sind Essplätze sehr wichtig, dass Cafés da sind, dass Restaurants da sind. Aha. Und dann, wenn die Geschäfte abends bis 9 aufhaben und danach Restaurants haben länger auf, denn wir sehen zurzeit, dass Downtown in der Nacht mehr Leben hat als am Tage. Hier in Greenville? Sie müssen mal nachts hier hinkommen. Aha. Da ist der Teufel manchmal los. Ja? In diesem Fußgängermall? Auch wenn die Geschäfte... Nein, nicht in der Mall, aber in der Umgebung rundherum. Aha. Also in der Reihe Bars. Und die Mall selbst ist tot. Und zwar, die ist darum auch tot, die ist etwas abgeschnitten durch den Verkehr. der auf der Fifth Avenue, auf der Fifth Street ist. Aha, ja? Aha. Aber auch, dass dort keinerlei Bars sind, sind auf dem... Ja, da sind keine Bars. Da sind keine Bars und das ist wahrscheinlich auch ein Teil der Shortcomings. Ja. Aber sehr lebhaft ist Cosenge, gerade unten, wo Georgetown ist. Ja. Das lebt sehr. Und dann kommt der Schnitt durch die Fifth Street. Und wenn man den Verkehr von der Fifth Street hier verlagert würde in Form einer Ringstraße, Möglichkeiten, städtebauliche Möglichkeiten wären wunderbar sogar, dann könnte man das viel mehr zusammenziehen und könnte Fifth Street noch mit in den Fußgängerbereich einbeziehen, wie es zum Beispiel jetzt in der Halloween-Nacht war. Da hat man ja die Straße abgesperrt. Aber man hat daran gesehen, es ist wirklich möglich, Leben reinzubringen. Durch solche Aktivitäten gibt es auch Barefoot on the Mall. Ja. Das ist einmal im Jahr, das hat Tina erzählt, dass da Studenten bis da rausgehen. Und warum nicht denn an vielen Sonntagen? Ja. Musikcomposition, Straßenmärkte, Weihnachtsmarkt. Ah ja, sicher. Weihnachtsmarkt ist etwas sehr Deutsches. Das ist etwas, was man hier nicht kennt. Und das ist schwierig, so etwas einzuführen, wenn man es gar nicht kennt. Aber ich kenne es aus dem Norden, ich kenne es von Montana. Aha. Und zwar nennt man das Deutsche? Ein Christmas, nein, das nennt man ein Christmas-Troll. Dann wird auf der Straße Da wird auf der Straße Stände mit Süßigkeiten und Rotwein, hier Glühwein verkauft. Natürlich, was? Hier das gebratene Äpfel und Nüsse und Kastanien, ein wunderbarer Geruch. Das wäre doch ein schönes Projekt für Ihre Klasse, auch so etwas einzurichten. Ne? Oder mit der Student Union in Verbindung zu kommen hier in der Uni. Ich meine, wir können natürlich nicht alles machen. Wir können Anregungen machen, Suggestions, aber dann nicht das Anregungen machen. Ich meine, unsere Analysen haben wir gemacht und die haben gezeigt, dass so etwas möglich ist. Und wichtig ist, das ist meines Erachtens das Wichtigste überhaupt, und dass hier eine Gemeinschaft von Bürgern zusammenkommt. Wenn das nicht möglich ist und jeder nur für sich weiter dahin träumt, dann ist es nicht machbar. Ja. Aber Sie meinen, es ist machbar. Und wie war das denn vorher? Sie haben gesagt, Sie hätten solche Projekte schon mal gestartet, dieses Einkaufszentrum. War das denn auch so etwas wie ein Mall? Meinen Sie so etwas? Oder Sie haben auch eine Stadt. Sie mir erzählt, Sie haben eine Stadt. Ich habe geplant, an einem ganzen Stadtzentrum, das quasi neu aus der Satellitenstadt, in einer vorhandenen Stadtmitte, wo aber noch offener Grund war, da wurde das völlig neu errichtet. Und das ist auch mit vielen organisatorischen Maßnahmen von der Untersuchung, von der Begründung für bestimmte Branchen. Ja. Und ein Bürgerinstitut war auch eine Bürgergemeinschaft. Es gab eine Bürgergemeinschaft und eine Gemeinschaft von Geschäftsleuten mit gemeinsamen Werbeaktionen. Denn das Ganze musste irgendwie auch finanziell getragen werden. Ja. Ja. Wie ist es denn mit den Banken hier? Würden die da Interesse haben, solche Projekte zu tragen? Waren das die Geschichte, warum Sie mit Banken korrespondiert haben? Oder? Banken sind immer interessiert. Weil irgendwo entsteht Kommerz. Ja, also geht um Loans. Logischerweise sind die immer interessiert, Sachen zu schützen. Denn Banken arbeiten ja doch dann für das eigene Interesse. Ja. Aber die Bank muss zunächst mal Gelder flüssig machen, um diese Projekte zu unterstützen. Das war doch der Sinn der Sache, nicht? Ja, das ist richtig. Ja. Jede neue Sache muss finanziert werden. Gut. You understand things, wir finanzieren. Das haben wir noch. Jetzt zur Zeit wird zum Beispiel Prototyp eines neuen Stuhls in Texas, in einer Fabrik, wird jetzt gebaut von mir. Oh, schön. Hatten Sie das damals noch in Texas gemacht, als Sie dort waren? Nein, den habe ich im letzten Herbst, an der 7-wöchigen Vortragsreise in die Staaten, da habe ich den an einen Fabrikanten verkauft. Aha. Und ich hoffe, dass demnächst also einige Verbindungen auch hier in North Carolina zustande kommen. Schön. Das ist ein Büro, ist es ein bestimmter Stuhl oder für ein... Es ist ein Vielzweckstuhl. Aha. Ja? Aber ich hoffe, dass ich demnächst hier noch einiges mehr entstehen wird. Was? Und das sind Ihre Projekte im Moment? Das sind Stühle und oder Möbel? Stühle, Möbel, ja. Und diese Stadt? Ich habe eine interessante Vorlesung ist in Vorbereitung. Ja, wann ist die? Im Januar? Die kommt am 18. Januar. Topic ist Future Needs in Humanitarian Architecture and Environmental Design. Ich habe noch eine Frage. Der Dr. Fahadi. Mr. Fahadi. Wie steht denn der zu diesem Stadtprojekt? Macht ihr da mit oder ist das ihr Baby? Nein, das ist mein Projekt. Das ist Ihr Baby. Er hat ein anderes Projekt für eine andere Stadt. It's Bellhaven, I think it is, yes. It could be. I'll ask Joe. So this is Ernst's baby. Greenville is Ernst's baby. So it's going to take some time to grow. Okay. Wunderbar. Dann werden wir der Stadt mitteilen, was hier für ein interessanter Mensch sitzt und was sie alles vorhaben mit der Stadt. Sie hörten unser Interview mit Ernst Habichs, Professor für Umweltdesign an der East Carolina University in North Carolina. Und er blieb einige Jahre dort und es gibt Ernst Habichs nicht mehr. Ich konnte seinen Weg nicht weiterverfolgen, aber ich weiß, dass er nicht mehr lebt und dass er in Greenville versucht hat, die Stadt zu einer Veränderung zu bewegen damals. Das war sehr interessant, diese Energie, die er dahin mitbrachte. An den Kölner Werkschulen war er damals und Ernst Habichs hat einen sehr interessanten Professor gehabt und das war Professor Will Sensen. Und zwar war das der Dekan der Universität Wuppertal. Was Sensen über Ernst Habichs gesagt hat, steht für viele, die ihn kannten, auch Professor Beruta Erdmann, die Kunstgeschichte dort lehrte an der East Carolina University, erinnert sich gut an Ernst Habichs und besonders an die Abendessen mit ihm. Es ist immer spät, wenn man Habichs Haus verlässt, so sagt Sensen. Aber man verlässt es mit dem Gefühl, persönlich bereichert und angeregt worden zu sein, nachdem man Gespräche über die Möglichkeiten von Architektur, Innenarchitektur und Kunst geführt hat, Reisen, Nachdenken und Fragen bzw. Fragestellungen. Die Main Street, die nach oben schaut, das heißt die Looks Up, heißt nicht nach oben schauen, sondern das ist also eine falsche Übersetzung. Die Main Street, der es besser gehen soll, war der Anstoß für ein Projekt in der Innenstadt Greenvilles, das Ernst Habichs Baby war sozusagen. In Texas wurde, wie gesagt, ein Mehrzweckstuhl von Habichs damals bereits schon in Arbeit gegeben. Und er bereitete einen Vortrag an der Universität damals vor, als wir miteinander sprachen, Future Needs, also die zukünftigen Gebrauche der Humanitarian Architecture, also von umweltfreundlicher Architektur und Environmental Design, Innenarchitektur und auch Umweltdesign. Es war seine Hoffnung, dass Greenvilles Hauptstraße mit der Hilfe und den Ideen seiner Schüler und Studenten bald bestens aussehen würde. Looking up. Ich freue mich, wenn Sie etwas daraus gezogen haben aus diesem interessanten Gespräch. Sie haben gehört, wir haben es quasi auf der Straße aufgenommen, wir haben irgendwo gesessen und geredet und gegessen und Ernst Habichs hatte viel, viel vor. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viel vorhaben, dass Sie eine schöne Woche verbringen. Am Mikrofon war Susanne Nielsen, die Ihnen jetzt einen tollen Sonntag und eine tolle Woche wünscht und schauen Sie mal rein in die Kölner Werkschulen, schauen Sie mal rein in die Geschichte dieser Schulen, in auch die Geschichte von Ernst Habichs, die Sie ja jetzt gerade ein bisschen gehört haben. Vielleicht sind Sie ihm ja auch schon mal begegnet. Tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye bye, seien Sie nett zueinander. Tschüss.